Als aber Mardachai alles erfahren hatte, was geschehen war, da zerriss Mardachai seine Kleider, set ein Herrenesgewand an und Asche aufs Haupt, ging hinaus mitten in die Stadt und wehklagte laut und bitterlich. So kam es bis vor das Tor des Königs, denn zum Tore des Königs darf man nicht in einem Herrenengewand hineingehen. Und in jeder einzelnen Provinz, wo nur der Erlass des Königs und sein Gesetz hinlangte, war große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Klagen, die meisten breiteten sich ein Herrenesgewand und Asche unter. Als nun die Dienerinnen Esthers und ihre Kämmerer kamen und es ihr mitteilten, da wurde die Königin von tiefem heftigen Schmerz ergriffen. Und sie sandte Kleider, damit man sie Mardachai anziehe und er das Herrenegewand wieder ablege, aber er nahm sie nicht an. Da berief Esther den Hattach, einen von den Kämmerern des Königs, die er zu ihrem Dienst beordert hatte, und gab ihm den Auftrag an Mardachai, von diesem zu erkunden, was dies bedeute und warum es geschehe. Da ging Hattach zu Mardachai hinaus auf den Stadtplatz, der vor dem Tore des Königs lag. Mardachai aber teilte ihm alles mit, was ihm begegnet war, und den Betrag an Silber, den Haman für die Schatzkammer des Königs darzuwegen versprochen hatte, für die Juden, damit man sie umbringe. Dazu gab er ihm auch den Wortlaut der Gesetzesvorschrift, die man zu Susa behufs ihrer Vernichtung erlassen hatte, damit er ihn Esther zeige und ihr Mitteilung mache und sie beauftrage, zum Könige hineinzugehen, um ihn um Gnade anzuflehen und für ihr Volk bei ihm Fürbitte zu tun. Und Hattach kam und teilte Esther die Worte Mardachais mit. Esther jedoch gab Hattach nochmals mündlichen Auftrag an Mardachai, alle Diener des Königs und die Leute in den Provinzen des Königs wissen, dass für jedermann, es sei Mann oder Weib, der sich zum König in den inneren Vorhof hineinbegibt, ohne gerufen zu sein, ein und dasselbe Gesetz gilt, nämlich, dass man ihn tötet, mit einziger Ausnahme dessen, dem der König sein goldenes Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr 30 Tagen nicht mehr berufen worden, zum Könige zu kommen. Als nun Mardachai die Worte Esthers mitgeteilt worden waren, da ließ Mardachai der Esther wieder sagen, wähne nicht, dass du allein von allen Juden entrinnen werdest, weil du im Palaste des Königs bist. Denn wenn du wirklich zu dieser Zeit stille schweigen solltest, so wird den Juden Befreiung und Rettung von einer anderen Seite her erstehen, du aber wirst samt deiner Familie umkommen. Vielleicht bist du nur um der gegenwärtigen Zeit willen zum Königtum gelangt. Da ließ Esther dem Mardachai wieder sagen, gehe hin, versammle alle Juden, die sich zu Susa finden, und fastet für mich, und zwar sollt ihr 3 Tage lang, bei Nacht und bei Tage, weder essen noch trinken, auch ich will mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und danach will ich zum Könige hineingehen, obwohl dies dem Gesetze zuwiderläuft, und wenn ich umkommen soll, nun so komme ich um. Und Mardachai ging fort und set ganz so, wie ihm Esther aufgetragen hatte.